Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Richtige Hundehaltung, Beschädigung der Sparkasse Hoya und Nienburger Tänzer bei der Europameisterschaft. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Morgen findet die nächste Nienburger Bauausschusssitzung im Vitebszimmer des Nienburger Rathauses statt. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Maßnahmebeschluss zur Erneuerung von Bushaltestellen im Jahr 2016. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Steigende Temperaturen bedeuten eine Gefahr für Haustiere. Gerade Hunde sollten bei Hitze nicht lange vor Geschäften angeleint oder im Auto gelassen werden. Walter Füllgrabe vom Tierschutz Drakenburger Heide e.V. macht bereits jetzt auf die Gefahren im Sommer aufmerksam. Der Hund hat keine Schweißdrüsen. Der schwitzt das über die Zunge weg, darum hechelt er wie wahnsinnig. Und das kann so weit führen, dass er einen Schlag kriegt. Und dann ist er weg. In den Parkplätzen hier, zum Beispiel bei den Einkaufszentren, da ist es denn auch so, dass viele meinen, wenn sie das Fenster bei der Hitze so ein Stück auflassen, das reicht. Nein, das reicht nicht. Die Hitze staut sich trotzdem da drin. Von Samstagnacht bis Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Knesestraße in Hoya den verglasten Eingangsbereich der Sparkasse beschädigt. Hierbei wurden Scheiben im Außen- und Innenbereich angegangen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Hoya hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf mögliche Zeugenhinweise. Wir kommen zum Sport. Am vergangenen Wochenende fand in Frankreich die Europameisterschaft im Salsa-Tanzen statt. Mit dabei waren auch die Nienburger Tänzer Maria Hirsch, Marcel Schütze, Lisa Ottens und Timo Erdmann um ihren Trainer Aki Kalaisis. Wie es für die heimischen Akteure ausging, dazu Lisa Ottens. Also Timo und ich sind in der ersten Runde rausgeflogen. Marcel und Maria sind eine Runde weitergekommen. Also wir haben insgesamt 3 Runden getanzt, die anderen beiden 6 Runden. Ja, war aber abzusehen. Also die Konkurrenz war sehr, sehr stark. Da müssen wir Deutsch noch ein bisschen üben. Für die Zukunft visieren die Nienburger Salzertänzer die Teilnahme an weiteren Wettbewerben an. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.